machst du das? Ich fliege auf dem Beat, sippe dann mein Lean, kiffe auch das Weed. Du bist kein reicher Mensch, weil du nicht ich bist. Deine Welt dreht sich um die Sonne und meine um Bitches. Bin am Blazen in der Trap mit der Gang, habe Spaß. Ich hab Blei in der Gun, nur Blei in deinem Gras. Das zeigt uns, du bist ein Versager. Dein Leben C und A, mein Leben eher so Prada. Ich vertrau dir nicht und noch weniger deinem Dealer. Dreh ich ein Musikvideo, sieht man es sofort bei Viva. Ich hab so viel Cash, Bill Gates beneidet mich. Ich hab so viel Cash, dass mir die Geistes peinlich sind. Smoke ich den Doobie, sagt Arti, puff puff pass. Doch dein krumm gebauten Joint halten wir für einen Scherz. Du bist traurig, ho, weil ich ein Feature mit dir meide. Ich brauch nur grünes Gras und viele lila Scheine. Rolle die Blätter, Lean ist im Cup. So komm ich durch den Tag, das ist wie ich es mach. Du gibst dich zufrieden mit dem Gestreckten, aber ich nehm nur das Beste vom Besten. Rolle die Blätter, Lean ist im Cup. So komm ich durch den Tag, das ist wie ich es mach. Du gibst dich zufrieden mit dem Gestreckten, aber ich nehm nur das Beste vom Besten. Arti baut die Beats und ich die Doobies. Nice. Du hast Fans, aha toll, ich habe Groupies, Bitch. Du willst sein so wie ich, doch kannst es nicht, weil du scheiße bist. Es ist mir vollkommen egal, wie freaky du bist, denn ich schwimm in nem Pool, der mit Lean gefüllt ist. Splash. Mein Kusch ist so gut, du nennst es immer Holy Kusch. Mein kleinster Blatt ist so groß wie ein fucking Omnibus. Der Struggle in der Hood ist real, du hörst die Guns scheppern. Ich bin so high, ich schreib Texte auf Hanfblättern, Homie. Du willst kiffen mit uns, doch darfst es nicht, denn du bist nur ein Hund. Und Bro, du kannst hier echt gar nichts leisten, doch bei mir ist Mode ein Markenzeichen. Früher wurdest du auf dem Pausenhof verdroschen, doch heutzutage wird auf Snitches scharf geschossen. Bang, bang. Rolle die Blätter, Lean ist im Cup. So komm ich durch den Tag, das ist wie ich es mach. Du gibst dich zufrieden mit dem Gestreckten, aber ich nehm nur das Beste vom Besten. Rolle die Blätter, Lean ist im Cup. So komm ich durch den Tag, das ist wie ich es mach. Du gibst dich zufrieden mit dem Gestreckten, aber ich nehm nur das Beste vom Besten.